شاء الله على مسألة الحاكمية. Und heute wollen wir über die Sache von Tawhid al-Hakimiyya sprechen. والحقيقة أن الحزبيين يعني أزعجونا بكثرة الكلام حول هذا الموضوع. Und in Wirklichkeit haben uns die Hizbiyin sind die Hizbiyin yani gestört durch das, was wir über diese Hakimiyya sagen. Über das Thema. Sie sind gestört durch das. Und sie sagen zu uns, ihr beschäftigt euch nicht oder ihr gebt diesem Tawhid, kümmert euch wenig über diesen Tawhid. Und wir sagen, inshallah, so wie die Gelehrten gesagt haben. Der Tawhid al-Hakimiyya, was ist das? Was bedeutet das? Wir wissen, dass der Tawhid sich in drei Teile teilt. Braucht man nicht zu übersetzen. Von wo kommen diese Einteilungen, von diesen Einteilungen des Tawhids? Wir kennen keine von den Gelehrten, die vor diesen Hizbiyin waren, die gesagt haben, die sie diese Einteilung schon wussten oder kannten. Nicht von den Salaf und nicht von den Khalaf. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, العلماء الكبار أيضا في هذا العصر لا يقولون بهذا القسم. Diese ganzen Gelehrten, sie sagen nicht, sie bestätigen nicht diesen Teil des Tawhids. فنتأمل ماذا يقصدون بهذا التوحيد. Also überlegen wir uns, was wollen sie jetzt eigentlich oder was beabsichtigen sie mit dieser Einteilung des Tawhids, des diesen Hakimiyya Tawhids. إذا كانوا يقصدون إفراد الله بالحكم لأن الله سبحانه وتعالى منفرد بالحكم وأنه له الأمر وله الحكم. Wenn sie damit beabsichtigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala alleine ist mit seinem Recht, mit seinem Richten und er allein richtet. Und er alleine ist und alleine richtet. Das geht schon in Tawhid al-Rububiyya über. Denn Tawhid al-Rububiyya ist der Tawhid von Allah mit seinen Allahs Taten. فكل افعال الله تبارك وتعالى يجب ان نعتقد ان الله يعني منفرد بافعاله. Alle Taten von Allah, wir sind verpflichtet darüber zu denken, dass Allah alleine ist in seinen Taten. Einzigartig. كما قال تعالى ان الحكم الا لله. Wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, das Richten oder das Richten, ach nicht das Urteilen, ach. Al-Hukm, ach. Das Richten ist nur Allah. Also das Glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig ist in dem Richten, das ist schon gleich Tawhid al-Rububiyya. أما إذا كانوا يقصدون التحاكم هذا يعني فعلنا نحن أنه لا يجوز لنا أن نتحاكم إلا إلى شرع الله. Also wenn sie beabsichtigen, dass wir mit diesem Tawhid al-Hakimiyya, dass wir über uns richten nur mit dem Tawhid von Allah. أنه لا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى الديمقراطية ولا إلى القوانين الوضعية ولا إلى القوانين الفرنسية ولا إلى القوانين السويسرية وإنما يتحاكم إلى شرع الله. Und es nicht erlaubt ist, demokratisch zu richten oder selbst zu richten und so weiter, außer das, was Scharia uns gibt oder befiehlt. هذه عبادة من العبادات، هذا يدخل في توحيد الألوهية. So ist es eine gottesdienstliche Tat und das geht in Tawhid al-Uluhiyya über. كل العبادات تدخل في توحيد الألوهية. Wir sagen die عبادات sie gehen rein in توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ Was ist das توحيد الألوهية؟ إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة. نعم. Die Einzigartigkeit Allahs mit der Anbetung, in der Anbetung. كل العبادات يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. Alle gottesdienstlichen Taten sind nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. Gebet und die Riten und das Sterben und das Leben ist alles für Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك التحاكم und das gleiche auch das richten التحاكم يعني لا اتحاكم الا الى شرع الله außer also dass ich nur richte mit dem was Scharia ist mit der Scharia فهذا ايضا كما قلنا عباده من العبادات هذا يدخل في توحيد الالوهيه das ist das was wir sagen ist dass es eine gottesdienstliche Tat ist die in توحيد الالوهيه übergeht اذا لا نحتاج لهذا التقسيم also brauchen wir nicht diese Einteilung توحيد الحاكمية لا نحتاج إليه. توحيد الحاكمية brauchen wir nicht diese Einteilung. لماذا؟ لأنه كما قلنا يدخل إما في الربوبية وإما في الألوهية. Wir brauchen diese Einteilung nicht توحيد الحاكمية, weil es entweder in توحيد الربوبية oder in الألوهية übergeht. فهمنا هذا إن شاء الله. Haben wir das verstanden, inshallah? هذا واضح. هذا واضح جدا. Das ist klar. Das ist sehr klar. ولذلك إذا قلنا توحيد الحاكمية ربما يأتي شخص فيقول طيب توحيد الصلاة وتوحيد الصيام وتوحيد الزكاة وتوحيد الحج وتوحيد يأتي بكل العبادات ويقول هذا قسم من أقسام التوحيد. Also wenn wir zum Beispiel sagen توحيد الحاكمية dann kommt dann kann ja auch einer kommen und sagen okay توحيد الحج gibt's auch توحيد الصلاة und so weiter توحيد الزكاة und so weiter. لماذا؟ لأن هذه أيضا عبادات. Warum? Weil es auch gottesdienstliche Handlungen sind. سبحان الله. هذه الحقيقة بدعة. Das in Wirklichkeit ist es eine Bid'ah. من قال بهذا النوع من أنواع التوحيد؟ Wer sagt von diesen Einteilungen, von dieser Einteilung von Tawhid? أول من قال به هو المودودي وسيد قطب. Die ersten, die das gesagt haben, waren Maududi und Sayyid Qutb. هم الذين قالوا بهذا النوع من أنواع التوحيد. Das sind diejenigen, die das gesagt haben, diese Einteilung. وهذين الاثنين أبعد ما يكون عن تحاكم الشريعة. Und diese beiden genannten Individuen sind das weiteste oder das entfernteste, was man sich an Leuten von der Scharia vorstellen kann. Die richten nach dem Gesetz von Allah. لأنهما كما قلنا أبعد ما يكون عن التحاكم إلى الشريعة. Und das ist das weit, das sind die weitesten eben die das das über die die Scharia zu richten sind. Also die richten überhaupt nicht nach Scharia, sind sehr weit weg davon. فعندما نقول نحن تحكيم الشريعة والتحاكم إلى الشريعة. Also wenn wir sagen das Richten über die Scharia und mit der Scharia richten. نقول أول شيء أمرت به الشريعة. هو الدعوة للتوحيد. Die erste Sache, die uns die Scharia befohlen hat, ist die Dawa zum Tawhid. فهل الحاكمية فقط في إقامة الحدود والحاكمية فقط في يعني تطبيق العقوبات قانون العقوبات؟ Also ist die Tawhid al-Hakimiyya nur um die Gesetze einzuhalten um die Gesetze einzuhalten und um na? Bestrafen عقوبات قانون العقوبات. نعم. Strafen, Gesetze, Strafen. Und die Gesetze und die Strafen. هذه هي الشريعة. Ist das die Scharia? سبحان الله فقط. Nur. أول شيء في الشريعة أننا ندعو إلى التوحيد. Die erste Sache in der Scharia ist, dass wir zum Tawhid rufen. فالذي يقول توحيد الحاكمية نقول أولا أنت يعني حكم شرع الله فشرع الله أمرك بالتوحيد وأنت تدعو بالتوحيد لماذا لا تتحاكم إلى الشريعة أول خطأ عندك في التحاكم إلى الشريعة أنك لا تدعو إلى التوحيد ولا تهتم به also derjenige der jetzt sagt توحيد الحاكمية das so sagen wir ihm richte als allererstes mal mit der Scharia fang an mit dem توحيد توحيد zu predigen das ist die Scharia das ist سبحان الله يجب أن نفهم هذا ونعرف أن هؤلاء مخادعون müssen das wissen und wir müssen wissen dass diese Leute Leugner, Hintergeher sind. Denn sie hintergehen uns damit. Sie verwirren die Muslime mit diesen Wörtern. Und das Ziel ist in Wirklichkeit, dass sie den Stuhl der Macht ergreifen wollen. In Wirklichkeit, sie richten nicht mit der Scharia. يشبه كلام الشيعة حول الإمامة. Und das das Gerede von ihnen über die um diese Hakimiyya ist genauso gleichzusetzen mit den Schia, die über die imamische Sachen reden von ihren Imamen. حتى أن سيد قطب كان لا يصلي الجمعة ويقول أني لا أصلي الجمعة حتى تقام الدولة الإسلامية. Und سيد قطب ist so weit gegangen, dass er nicht die Freitagspredigt die Freitag gebetet hat und er hat gesagt, ich bete den Freitag erst dann, wenn der islamische Staat gegründet ist. لا حول ولا قوة. وقال لا يجوز الاهتمام بالعلم الشرعي حتى تقام الدولة الإسلامية. Er hat gesagt, man darf sich nicht mit dem islamischen Wissen, mit dem islamischen Wissen auseinandersetzen, bis der islamische Staat geschaffen ist. ولا يجوز عنده لا يجوز الفتوى والسؤال وسؤال أهل العلم هذا كله لا يجوز حتى تقام الدولة الإسلامية. Hat gesagt, die Fatwa und die Fragen, die Gelehrten zu fragen und so, das ist alles nicht verbot, das ist alles nicht erlaubt, erst erlaubt, wenn der islamische Staat gegründet ist. والشيعة قالوا لا تقام الجمعة إلا حتى يأتي المهدي. Und die Schia sagen, die Jumu'ah wird nicht gebetet, bis der Mahdi kommt. تشابهت عقائدهم. Und von daher ist es mit diesen von den Aqaid von den beiden Gruppierungen sehr gleich. تشابهت قلوبهم. Die Herzen haben sich geähnelt in der Sache. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول مسألة الحاكمية أو مسألة الحكم الحكم بما أنزل الله. كل مسلم يعرف أن الحكم بما أنزل الله واجب. Bei der Hakimiyya, wir sagen, also mit dem Recht, dass wir nur richten dürfen mit dem, was Allah herabgesandt ist. Jeder Muslim weiß, dass das eine Pflicht ist. Und das ist bekannt von den rechtlichen islamischen Sachen in Not. Also unbedingt muss man das wissen. وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله. Und es ist nicht erlaubt zu richten, außer mit der Scharia. لكن هل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافر؟ Also ist es die Frage, ist jetzt jeder, der ohne Scharia richtet, ein Kafir? هذا هو السؤال. Also ist jeder, der mit etwas anderem richtet, als mit dem, was Allah offenbart hat, oder ein Kafir? Das ist die Frage. فلا يجوز أبدا التسرع في التكفير. So es ist niemals erlaubt, dass man übereilt im Takfir, dass man schnell urteilt und jemand zum Kafir spricht. العلماء أكثر من 39 عالم من أهل السنة قالوا أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا دائما. Mehr als 36. Ah, 39. 39. Mehr als 39 der größten Gelehrten haben gesagt, dass derjenige, der nicht nach dem richtet, was Allah offenbart hat als Gesetz, dass er nicht Kafir ist. Nicht immer. Nicht in jedem Fall Kafir ist. Nein. لماذا؟ العلماء فصلوا. فصلوا. Warum? Weil die Ulema, sie haben das eingeteilt, sie haben das erklärt, sie haben das definiert. Situationsbedingt. Ja. وكلامه طبعا حول الآية المعروفة وهي قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Und die Rede ist natürlich über die berühmte Aya, den Vers, und diejenigen, die nicht nach dem richten, was Allah offenbart hat, das sind die Ungläubigen. وهذه الآية سبحان الله دندن حولها الخوارج كثيرا. Und diese آية سبحان الله die Khawarij haben viel um sie gesprochen. Yani sind wie den حتى أنهم لا يحفظون شيئا من القرآن إلا هذه الآية. So weit, dass viele von ihnen nichts vom Koran auswendig gelernt haben, außer diese آية. سبحان الله. سبحان الله. ولما ذكروها لعلي. ولما قرأوها لعلي أو لما ذكروا هذا لعلي رضي الله عنه. ولما الخوارج ذكروا هذا لعلي. Als die Khawarij علي رضي الله عنه diese آية erwähnt haben. قال لهم. Sagte er ihnen. كلمة حق ولد بها باطل. Das ist ein wahres Wort mit dem das falsche oder ja das falsche beabsichtigt wird. كلمة حق ولد بها باطل. Ein wahres Wort mit dem das falsche beabsichtigt wird. فالخوارج يدعون أنهم يتحاكمون إلى الشرع. Und die Khawarij nun, sie behaupten oder tun so, als würden sie würden sie nach der Scharia richten wollen. Und deswegen haben sie Ali radiallahu anh getötet oder ermordet. Subhanallah. Und aus diesem Grund harradu ala Uthman und qataluhu. Harradu. Harradu ala Uthman. Lahza bas, inshallah. Harradu, yani harradu al-Nas ala Uthman. Biddala wa biddat. Aufgehetzt. Harradu. Harradu. Das heißt, ja, aufhetzen, ja. Anregen. Komm hier, hey, komm. Stimuliert, stoßen, motivieren. Also, und deswegen haben sie auch gegen Uthman Die Khawarij haben gegen Uthman aufgehetzt. وسفكوا دماء المسلمين في كل مكان. Und sie haben das Blut der Muslime an allen Orten fließen lassen oder wie sagt man denn? Vergossen. وأحسن من فسر هذه الآية هو ابن عباس رضي الله عنه. Und der, der am besten diese Aya erklärt hat, war Ibn Abbas رضي الله عنه. وطاووس. Und Tawus. ومجاهد. Und مجاهد. وقتادة. نعم. وأظن عطاء أيضا. كل هؤلاء من السلف فسروا هذه الآية وقالوا كفر دون كفر. Und قتادة und عطاء. Und alle مجاهد. مجاهد نعم. Sie alle haben gesagt in der Erklärung von diesem Vers, das heißt Kufr unter dem Kufr, das heißt ein kleiner Kufr. Ein geringerer Kufr als der Kufr. Ein kleiner Kufr. Der Offenbarungsgrund von dieser Ayah, würde ich gerne wissen. يريد أن يعرف سبب التنزيل. سبب النزول هذه الآية. اختلف العلماء في سبب النزول أيضا. Ja, hier haben sich die Gelehrten sind sie auseinandergegangen. Was war der Grund der Offenbarung? فكثير من العلماء يقولون نزلت في أهل الكتاب. Viele von ihnen, von den Gelehrten sagen, erklärend, der Grund dafür ist, er ist offenbart worden für die Leute der Schrift. نزلت في أهل الكتاب. Ja. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Das heißt Christen und Juden. حتى ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sogar das ein Hadith حتى. حتى ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sogar das ein Hadith vom Propheten صلى الله عليه وسلم darüber überliefert wurde. أن هذه الآية نزلت في الكفار كلها. Dass diese آية für alle Kuffar offenbart wurde. أي نعم نزلت في الكفار كلها. ولذلك إذن بالنسبة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله نقول أن العلماء قد فصلوا فيها كما قلنا أكثر من 39 يعني 40 عالم يعني فصلوا فيها وبينوا فيها الحق والصواب. Also vorher habe ich das falsch erklärt. Nicht, dass 39 Ulema das gesagt haben, sondern 39 der größten Ulema haben dies erläutert, ausführlich erläutert und erklärt. Und jetzt kommen wir inshallah auf das zurück. Und sie sagen, derjenige, der nachdem der mit etwas anderem richtet als das, was Allah offenbart hat, إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الشريعة. Wenn er glaubt, wenn er, das heißt, wenn er richtet mit etwas, was Allah nicht auf, mit etwas anderes als Allah offenbart hat, und er glaubt dabei, dass das, mit was er urteilt, neben der Scharia, besser ist als die Scharia, أو مساوي للشريعة. Oder gleichstehend mit der Scharia ist, أو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز. Oder er denkt und glaubt, dass es erlaubt ist, mit etwas anderem zu urteilen oder zu richten, als was Allah offenbart hat. أو يعتقد أن الشريعة لا تناسب هذا العصر. Oder er denkt, dass die Scharia nicht für diese Zeit geeignet ist. أو يعتقد أن الحكم بالإسلام فيه وحشية وهمجية. Oder er glaubt, dass das Urteil mit dem Islam in ihm gibt es وحشية. وحشية وهمجية. Wahshiyya. Aha, das ist Barbarismus und so solches Wahshiyya, subhanallah, wild. Wie wild? Ja, Barbarei und so. Ja, solche Sachen gibt, ne, wer dies glaubt. Dann gibt es keinen Zweifel, dass dieser wirklich ein Kafir ist, der den großen Kufr begangen hat und der aus dem Islam ausschließt. Kann man kurz zwischenfragen? Ja. Von den Nawaqid. Ja, in der Husu'al. Gerade wurde gesagt, es gibt keine Zwischenübersetzung. Es gibt keinen Zweifel, dass derjenige ein Kafir ist. Ey, das heißt allgemein. Auf den Einzelnen muss man dann eingehen, das ist etwas anderes. Aber jetzt sprechen wir mal allgemein, inshallah. Ja, das ist Dachi, dann kommt es schon. Dann hat sich bei mir eine Frage über, weil letztens meinte einer zu mir, Demokratie ist mit Islam vereinbar. Ja, und das ist nämlich keine Ahnung. Deshalb kann man ja nicht sagen. Das sagen alle Muslime. Lano Kafirung, Lano Kafirung. Wir sagen, machen kein Takfir, weil er kein Ilm hat, Dachi. Fragen zum Thema, aufschreiben? Aufschreiben und nachstellen, ja. Das ist gut, Dachi, das sind gute Fragen. Das ist der erste Zustand. Wie wir gesagt haben, wenn er das glaubt, dass die Scharia gleich ist oder dass schlechter ist oder dass sie nicht für diese Zeit ist oder dass sie Barbarismus hat und sich nicht eignet für diese Zeit und so weiter, dann ist das großer Kuffer, der aus dem Islam ausschließt. Ja, nicht auch veraltert und... das sind alles das, alles das gehört dazu. Aber das ist jetzt im Allgemeinen, so als Regel, auf den Einzelnen bezogen ist das eine andere Sache, ja. Oder er glaubt auch nur, auch wenn er nur glaubt, und das fällt auch unter diese erste Regel, dass es auch erlaubt ist, mit etwas anderem zu richten, als mit der Scharia. Also kein Problem dabei, nein. Das fällt auch. Das ist auch ein Käfer und fällt auch unter diese erste Regel. Die zweite Situation und die zweite Situation ist, wenn er glaubt, dass es eine Pflicht ist, mit dem zu richten, was Allah offenbart hat, und dass es besser ist und selbst am besten ist, am besten in jeder Zeit und an jedem Ort, und er glaubt, dass es eben eine vorgeschriebene Sache ist, mit dem zu urteilen, und trotzdem dann mit etwas anderes richtet, als Allah offenbart hat, aus Grund von Angst oder aus Grund von Taba, was ist Taba? Tama. Unterdrückung. Bestechung. Begierde. Ach so. Ja. Tama. Er will. Begierde. Wegen Geld. Oder er hat mit etwas anderem geurteilt, neben dem, was Allah offenbart hat, damit er sich... Mujamala li qaribe. Mujamala li... Mujamala li qaribe. Mujamala li qaribe. Mittel Mudahana. Mujamala li qaribe. Zum wegen ihrer Verwandten. Aus Liebe zu Verwandten. Aus Liebe zu den Verwandten. Aber im Glauben, dass es trotzdem eine Pflicht ist, die Scharia, dass es eine Pflicht ist, nach der Scharia zu urteilen, wer diese Dinge macht... So sagen wir für den, das ist nicht ein Kafir. Das ist kein Kafir. Auch wenn er ein Sünder ist. Und er ist ein Sünder und auch kein Zweifel daran, dass das eine gewaltige der Sünden ist. Von den Großen, von den Größten. Und das ist ein Kufr al-Asghar. Und dass das von kleinen Kuffer ist. Aber wir können ihn nicht aus der Mille ausschließen. Aus dem Islam, der Religion ausschließen. Also demnach, wer glaubt, dass die Scharia verpflichtend ist, nach ihr zu urteilen, egal in welcher Zeit und an welchem Ort, so wer das glaubt, aber das nicht macht, wegen Angst oder Begierde für irdische Lieben, Güter oder wegen Familien, Verwandten und Bekannten und so weiter, wa alaikum salam wa rahmatullah, so können wir ihn nicht aus dem Islam ausschließen. Einam. أما الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فهم كثيرون. Und was aber was diejenigen also angeht, die nicht nach dem urteilen, was Allah offenbart hat, von denen gibt es zahlreiche. ليس فقط الحكام. Nicht nur die Herrscher. حتى المحكومين. Sogar auch die Beherrschten. أنت إذا لم تأمر زوجتك بالحجاب. Du, wenn du deine Ehefrau nicht zum Hijab aufforderst, ja. Dann bist du ein von denen, die nicht nach dem geurteilt haben, was Allah offenbart hat. Und auch du, wenn du deine Kinder nicht zum Gebet aufforderst und ihnen das nicht befiehlst, dann urteilst du nicht nach dem, was Allah offenbart hat. Auch in diese zweite Kategorie mit großen Sünden dann auch? Hier, diese Ayah ist nicht speziell nur für die Hukam gekommen. Das ist allgemein. Aber die Leute haben es nur so verstanden, wie sie gerne möchten. Wie zum Beispiel der Mann oder die Person, die seinen Sohn ihr befiehlt, seinem Sohn befiehlt, den Bart zu rasieren. Er hat mit dem geurteilt, was er hat mit etwas anderem geurteilt, was Allah offenbart hat. أن كل من يرتكب معصية فهو قد حكم بغير ما أنزل الله. Und somit in der Tat ist es so, dass jeder, der mit etwas anderem, der eine Maßie, eine Sünde begeht und mit der urteilt, so hat er mit etwas anderem geurteilt, als was Allah offenbart hat. واحد يقول لابنه أحضر لي علبة دخان. Einer wird zu seinem Sohn sagen, komm, bring mir eine Schachtel Zigaretten. هذا أيضا حكم بغير ما أنزل الله. Der hat mit etwas geurteilt, was nicht Allah, was Allah nicht offenbart hat. هذا هل هو كافر؟ Ist der denn voll kafir? وبناء على ذلك إذا أخذنا الآية على عمومها فنصبح من كبار الخوارج. Und wenn wir demnach auf diese Regeln aufbauen würden, so würden wir von den Größen der Khawarij werden. ونكفر المسلمين بالمعاصي. Und so würden wir die Muslimen die Gläubigen oder die Muslimen würden wir wegen ihren Sünden zu Ungläubigen sprechen. Und das sind die Khawarij heute. Vielmehr ist es so, dass dies Erklärungen und detaillierte Erklärungen bedarf und es gibt verschiedene Situationen. مثل نأتي للمثال اللي ذكره لي أخونا أبي أمينة. Und wir nennen das Beispiel, das der Bruder Abu Amina noch genannt hat. إذا كان شخص يشتغل هنا في ألمانيا. Wenn es eine Person ist, zum Beispiel, die hier zum Beispiel in Deutschland arbeitet. يشتغل كقاضي. Und er arbeitet als ein Richter. ولا شرطي. Oder als ein Polizist. ولا يشتغل في الدولة. Oder er arbeitet irgendwo in der Stadt. In der Regierung, Barakulafik. So werden diejenigen, die Tekfirion werden, sagen, das ist ein Kafir. Das, weil er natürlich die Tagut unterstützt, logischerweise. لا يختلف عن الذي يشتغل في بلاد في البلاد المسلمين. Wir werden sagen, diejenigen, die hier in Deutschland arbeiten, sie unterscheiden sich nicht von denjenigen, die in den islamischen Ländern arbeiten. لماذا؟ Wieso؟ لأن القوانين هناك أيضا ليست قوانين إسلامية. Weil hier die Regeln oder die Gesetze هناك, weil die Regeln dort drüben auch nicht nach der Scharia sind. فهل سنكفرهم جميعا؟ So werden wir sie demnach allesamt als Ungläubige sprechen. Nein, jedoch teilen wir auf in, oder wir erläutern und erklären detailliert, wie wir vorhin gesagt haben. إذا كان يعتقد أن الحكم بالديمقراطية أو الحكم بالقوانين أفضل من الشريعة أو مساوي أو يجوز فهو كافر كفر أكبر. Somit noch einmal, wer glaubt, dass die Scharia schlechter ist als die Demokratie oder irgendein anderes ähnliches Gesetz oder dem ähnlich und oder er denkt, dass sie gleich sind oder dass sie zurückgeblieben ist oder nicht zeitgemäß und so weiter, so ist er ein Käfer und hat einen großen Kuffer gemacht und tritt aus dem Islam hinaus. Aber wenn er, أو يخاف أنه لا يجد عملا أو غير ذلك من الأسباب التافهة. Wenn er aber arbeitet wegen dem Geld, weil er Geld braucht, um seine Familie zu versorgen oder aus Angst irgendwie eine Position zu verlieren oder irgendetwas dem ähnlich. So ist dies ein Sünder. Ein Sünder. Der eine große Sünde begeht. Der eine große Sünde begeht. Aber wir können ihn nicht zum Ungläubigen sprechen. Das gilt jetzt für die zweite. Ja, auch für Saudi-Arabien. Außer er ist von der ersten Gruppe. Die ganz klar, ja, ich bin jetzt Polizist, weil Scharia sowieso zurückgibt. Das heißt, es können zwei Polizisten sein, okay. Zwei Muslime, also zwei, die sagen, sie sind Muslime. Einer glaubt so, der andere so. Allgemein gesehen wäre einer Kafir, der andere nicht. Aber natürlich muss man dann erstmal schauen, weißt du, wie viel Wissen die haben, wie zurechtgewiesen sie sein werden müssen. لا يجوز يعني أنه كفره إلا إذا علمنا أنه يرى أن الحكم بغير ما ذلك كما قلنا أفضل أو يجوز أو مساوي للشريعة. Also demnach können wir sie nicht zu Ungläubigen sprechen, wenn, außer er sieht die Scharia als schlechter oder gleich oder als مساوي وأفضل أن أو إلا إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما ذلك الله أفضل من الشريعة أو يجوز oder erlaubt ist. Das heißt, dass es gleich ist oder erlaubt oder sogar noch, dass die Scharia noch schlechter ist. Wer das glaubt, der ist Kafir. Und das sind die Aussagen der Ulama, und es sind mehr als 39, die dies detailliert oder im Detail erklärt haben. Und wenn ihr wollt, dann können wir deren Namen, inshallah, bis Salatul Maghrib alle nennen. Nach dem Salatul Maghrib, inshallah, wenn ihr das wollt, von Ulama. Wo das drinsteht, in welchem Buch, wer das gesagt hat. Okay. Falls ihr das wollt. Aber wir sind auf jeden Fall bereit, ja. Und wenn jemand hier einen Zweifel hätte, ja. Lieber Fragen beantworten. Ja, lieber Fragen beantworten. Auf jeden Fall. Aber diese Angelegenheit sollte auf jeden Fall bei euch klar sein. Die sollte stehen, Leute, subhanallah. Das ist etwas, was die Salaf und die Khalaf schon immer geglaubt haben. Rahimahullah, Ibn Qayyim sagt, in seinem Buch, As-Salah, das Gebet, قال وأما الحكم بغير ما أنزل الله. Was nun das Urteil mit dem was oder das Richten mit dem was Allah nicht mit dem was Allah offenbart hat angeht. وترك الصلاة. Und das Lassen des Gebets, was das angeht. فهو من الكفر العملي قطعا. So ist dies von dem Kufr der Taten oder dem Kufr der Taten. قطعا. Das heißt im Absoluten. Ja. Das ist der Ausspruch von Ibn Qayyim, rahimahullah. Also, nochmal, was nun das Urteilen mit etwas neben dem, was Allah offenbart hat, angeht und das Lassen des Gebetes, so ist dies ein absoluter Kufr. In den Taten. Also Kufr ohne Kufr. Nein, Moment. Ey, hier ist beabsichtigt, kleiner Kufr. Kufr Asghar. Ja. Klein Kufr. Unterlassene Gebet auch, sagt er. Ja, auch. Hakadah Ibn al-Qayyim. Und das يدل على أن ابن القيم لا يرى تكفير ترك الصلاة. Und das sagt zum Beispiel Ibn al-Qayyim, der große Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, und das heißt, oder das weist darauf hin, dass er nicht der Ansicht war, dass es ein großer Kufr ist und aus dem Islam ausschließt. Und diese zwei zusammen, hat er noch genannt. Ja. Also, und das Unterlassen des Gebetes zusammen. Ja, so ist das Kufr ohne Kufr. كذلك ابن تيمية رحمه الله. Auch Ibn Taymiyyah rahimahullah. ذكر الحكم بغير ما أنزل الله أنه واحد من الذنوب ذكره مع الزنا والسرقة وشرب الخمر والحكم بغير ما أنزل الله ذكره من جملة المعاصي. Und er hat sie allesamt aufgezählt und gesagt, das sind Sünder. Sünder, das heißt, diejenigen, die das Gebet unterlassen und klauen und Sina machen und nicht nach dem Urteil, was Allah offenbart hat, So sind das Sünder. أما أن نكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله فالحقيقة هذا مذهب الخوارج. نكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله فهذا مذهب الخوارج. Aber dass wir jeden, der mit etwas anderem urteilt oder richtet, was Allah offenbart hat, wenn wir diejenigen zu Ungläubigen sprechen würden, so wären wir ganz klar von den Khawarij. حتى قالوا أن العالم إذا أخطأ في اجتهاده فقد حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. Und so weit sind sie gegangen, dass sie gesagt haben, dass ein Gelehrter, wenn er sich abmüht in seinem Rechtsspruch und einen Fehler begeht, so hat er mit etwas anderem geurteilt, als Allah offenbart hat, und er ist ein Kafir geworden. Subhanallah. So weit sind sie gegangen, wie krank sie sind. ولذلك قال رشيد رضا محمد رشيد رضا ولذلك قال محمد رشيد رضا رحمه الله العلامة معروف. Ein großer und berühmter Großgelehrter sagte Muhammad Rashid Rida, sagte. قال إن هذه الآية لم يأخذ بها على ظاهرها إلا الخوارج. Keiner nahm diesen Vers an ihrem öffentlichen, wie man es sonst versteht, also an dem offenkundigen, außer die Khawarij. Also keiner nahm diese Ayah so, wie sie aus dem Kontext heraus, wie sie so zu verstehen ist. Offensichtlich. Auf den ersten Blick. Bukwan. Das heißt wortwörtlich. Keiner nahm diese Ayah wortwörtlich, außer die Sahaba. A'udhu billah, die Khawarij. Aber was die Ahl Sunna angeht, so haben sie sie ganz definiert, eingeteilt, ja, Details erklärt, ja, im Detail erklärt. Einer. طيب لا أسأل عن إذا كان نجيب على بعض الأسئلة حتى صارت المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الثالث إذا يكون أحد مضطر أو إيش؟ يعني مضطر أن يحكم بما بغير ما أنزل الله. كيف المضطر يعني لم يصلي ما يستطيع أن يصلي؟ إلا مثلا إذا سؤالي يعني كنت في بعض الأحيان تذكر أن يوجد يعني طائفة ثالثة الذي لا يحكم بما أنزل الله لأنه مضطر. تقصد الآن مثل النجاشي؟ تقصد مثل النجاشي يعني مثلا النجاشي حكم بغير ما أنزل الله. أي ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي كان قد أسلم وهو في الحبشة وكان يحكم كما قال الشيخ الإسلام تيمية كان يحكم بغير ما أنزل الله. Also النجاشي كنت النجاشي trägt es mit etwas anderem zu richten, was Allah offenbart hat, mit etwas anderem als Allah offenbart hat zu richten oder urteilen. Und er hat den Islam insgeheim angenommen und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn als einen Gläubigen oder als einen Muslim anerkannt. Und Ibn Taymiyyah radiyallahu rahimahullah, er sagte, er hat mit etwas anderem gerichtet, als Allah offenbart hat und trotzdem dass er gestorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba aufgefordert, sie sollen Salatul Janaza über ihn beten. Und er hat ihn nicht zum Kafir gesprochen. رغم أنه يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية كان يحكم بغير ما أنزل الله لأنه لو حكم بما أنزل الله لعرفوا أنه مسلم ولا قتل. Okay, und er hat Sheikh Islam Ibn Taymiyyah das erklärt gesagt, hätte er mit dem gerichtet, was Allah offenbart hätte, so hätten sie es gewusst, sein Volk hätte es gewusst und sie hätten ihn getötet. Oder er wäre getötet worden. Aus Angst. Aus Angst, ja. Unterdrückung und Angst, ja. وقال شيخ الإسلام رحمه الله روي أنه كان لا يصلي الصلوات الخمس. Und es wird sogar überliefert, also Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sagt, es wird sogar überliefert, dass er die fünf Gebete nicht gebetet hat. ولا يصوم رمضان. Und er hat nicht gefastet im Ramadan. ولا يزكي. Und er hat keine Zakat abgegeben. ولم يهاجر. Und nie hat er Hijra gemacht. نعم كل ذلك فكل هذه كل هذه أشياء فعلها ورغم ذلك Alle diese Sachen und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nie zum Ungläubigen gesprochen. Natürlich dies, weil er Angst hatte, weil er Angst hatte. Nahm. لحاكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكم بغير ما أنزل الله ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم. Dies ist ein Beispiel für einen Richter oder Herrscher, der mit etwas anderem, Brüder, dies ist ein Beispiel, ein super Beispiel von einem Richter in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der nicht mit dem gerichtet hat, was Allah offenbart hat, und trotzdem wurde er nicht als Ungläubiger genannt. Wa alaikum salam. Können wir das als Argument bringen, dass die absolut, Achi. Schau, subhanallah. Ganz klar. Yani, mungkin na'ati bihada ka dalil. Dalil wahda. Das ist ein offenkundiger Beweis. Ganz klarer Beweis. Ja, die werden dir, Achi, etwas herumphilosophieren, Achi, und wieder. Aber trotzdem. Ja, lakin fi dhalika al-waqt, yani, nazala al-amr bihukm lima anzal Allah. Yani, fi dhalika al-waqt, ma'ruf an al-Najashi indama mat, yani, kana amr mas'ala al-hukm lima anzal Allah, kanat wadiha. Yani, diese Ayat, die war schon offenbart. Vorher. Bevor Najash gestorben ist. Okay. Ja. Ach, diese Frage ist ganz gut. Also, wurde diese Ayat, nachdem das Najash gestorben ist, offenbart oder davor? Schon davor. Und das war eine berühmte Sache. Das wäre nicht nach dem Urteil, was Allah offenbart hat, oder mit dem richtet, was Allah offenbart hat, dass er ein Kafir ist. Und trotzdem, als er darauf gestorben ist, nachdem, dass der Vers schon offenbart wurde, haben sie trotzdem nicht Takfir auf ihn gemacht, obwohl er nie gebetet hat, obwohl er nicht gefastet hat, obwohl er keinen Zakat abgegeben hat und keine Hijra gemacht hat. Und trotzdem haben sie noch Salat und Janaz auf ihn gebetet. Und der Prophet hat sogar gesagt, es ist eine rechtschaffene Person gestorben. Nun ist eine Rechtschaffene. Ja, weil er war unterdrückt und er hatte Angst. ولم يمكنه أن يهاجر والله أعلم ما استطاع أن يهاجر لو استطاع أن يهاجر لهاجر und es war ihm nicht möglich die Hijra zu machen und Allah weiß am besten hätte er sie machen können so hätte sie gemacht الله كان معذورا يعني كان إن شاء الله war er entschuldigt ja keine Ahnung die machen ja ja أخي عند الأخ كذلك يكمل الكلام شاء بعد الصلاة إن شاء الله نخدم قبيت شكرا دي فراغة فايتر إن شاء الله عندي أسمع نه أسمع فاتح نه أسمع فاتح ولكن نخدم قبيت نخدم قبيت أوكي أما نين دي فراغة أخرى فاتح هل هي